des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, ein Gott. Amen. Alles Gute, heute ist der 6. Sonntag der großen Fastenzeit, richtig? Könnt ihr einmal euch erinnern, die Sonntage der großen Fastenzeit? Sonntag? Erster Sonntag, Sonntag wer? Schätze. Versuchung. Dann? Des verlorenen Sohnes? Dann Sonntag der Mitte. Ich war mit euch. Sonntag der Mitte. Ja, genau. Sonntag der Samariterin. Voriger Sonntag ist Sonntag. Des Gelähmten. Und heute ist der Sonntag des Blindgeborenen. Ihr alle kennt diese Geschichte schon, oder? Jesus war unterwegs, er war vom Tempel gegangen und unterwegs sah er einen Blinden. Er war seit Geburt blind. Er war seit Geburt blind. Und dann fragte die Jünger, Rabbi oder Meister, wer hat gesündigt? Die Eltern oder dieser Mann, sodass er blind geboren wurde. Jesus sagte, entweder er noch seine Eltern haben gesündigt. Heute nennen wir auch heute diesen Sonntag, Sonntag der Taufe. Sonntag der Taufe. Und heute, ich glaube, ihr habt eine Taufe oben, glaube ich schon. Ja. Was ist die Verbindung zwischen Sonntag des Blindgeborenen und der Taufe? Okay, super. Ich möchte nur zwei Punkte sagen. Erstens, dieser Mann war blind. Er lebte in der Dunkelheit. Er konnte nichts vorher sehen, überhaupt nichts. Sein Leben war ganz dunkel. Konnt ihr einmal so machen? Augen zu? Konnt ihr etwas sehen? Nein, das ist das Leben dieses Blindgeborenen vorher, vor dem Wunder, das Jesus vollbracht hat. Okay? Und wir auch vor der Taufe, wir sind auch blind. Wir sind keine Christen überhaupt. Aber mit der Taufe und durch die Taufe sind wir Christen geworden. Okay? Erster Punkt, er war blind. Und das symbolisiert alle Leute vor der Taufe. Wir sind keine Christen. Wir leben in der Dunkelheit, wir können nicht mit Gott weitergehen. Das geistige Leben ist so schwer für die Menschen, die nicht getauft sind. Okay? Zweitens, hat Jesus diesem Blindgeborenen gesagt, hey, öffne die Augen. Hat Jesus so gesagt? Nein, warum? Jesus sagte, geh, wasch dich in den Teich. Einfach so. Aber sagte nicht, hey, öffne deine Augen. Einmal, Jesus war bei dem Grab von Lazarus. Lazarus war, Lazarus war gestorben vor 3 Tagen. Und Jesus sagte, Lazarus, komm heraus. Ein Befehl. Und Lazarus wirklich kam heraus. Aber mit diesem Mann, Jesus sagte, geh, wasch dich in den Teich. Dieser Teich symbolisiert das Taufbecken. Und wasch dich bedeutet nicht einfach spritzen Wasser ins Gesicht, nein. Wasch dich in den Teich bedeutet untertauchen und waschen. Nicht einfach spritzen Wasser ins Gesicht. Und dieser Teich symbolisiert das Taufbecken. Deswegen sagte Jesus, geh, wasch dich in den Teich. Jesus betonte die Wichtigkeit, die Taufe. Deswegen, wir müssen alle getauft werden. Sonst können wir in den Himmel nicht kommen. Okay, zwei Punkte. Erstens, vor der Taufe, wir waren blind und lebten in der Dunkelheit. Zweitens, dieser Teich symbolisiert das Taufbecken. Alles Gute, Ehre sei Gott in aller Ewigkeit.